Nachricht 4. Hi Maike, hier ist Georg. Vielen Dank für deine SMS. Du, ich bleibe heute lieber zu Hause. Ich habe am Freitag Prüfung und da muss ich noch viel lernen. Sorry, aber nächste Woche, da habe ich frei und wir können gerne ins Kino gehen. Sei bitte nicht traurig. Tschüss!